Hallo mein Schatz, ey, das hier ist für dich. Ist mein Liebeslied, die Welt kann's nicht verändern. Nur für dich. Und hier tut niemand etwas an. Nur für dich. Ist nur ein kleiner Gruß, ein Petit Proof d'amour. Sein Mordportoir. Und hier tut niemand etwas an. Wahrscheinlich scheint er durch nicht mal öfters die Sonne. Und kein Robin-Baby lebt länger durch mich. Die Straße wird dadurch nicht sicherer, kein Bus kommt pünktlicher durch mich. Doch dieses Lied, das ist allein für dich. Hey mein Schatz, hallo, das ist für dich. Ist so ein Liebeslied, die Welt kann's nicht verändern. Nur für dich. Und geht es niemand etwas an. Nur für dich. Ist nur ein kleiner Gruß im Petit Clouf d'Amour. Soll mon portoir. Geht es niemand etwas an? Vermutlich steht im Regenwald kein Bäumchen länger. Und kein Diktator lässt durch mich die Arbeit sein. Bei schlechtem Wetter fehlt der Regenschirm, der Hund bleibt vor dem Haus. Doch für dieses Lied suchte ich dich mehr aus. Hey mein Schatz, hallo, das ist für mich. Nur für dich. Ist nur ein kleiner Gruß in Petit Clouf d'Amour.